Deutschlandfunk. Nachtradio. Und hier im Nachtradio hören Sie den Soundcheck. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. The music was hot, my baby was not. I've got a rocket in my pocket. Eleganter kann man das, um was es in den knapp nächsten zwei Stunden geht, nicht umschreiben, um Rock'n'Roll sozusagen. Es geht um einen Mann, der eine Band hatte, die Furore gemacht hat, die für viele die beste Rock'n'Roll-Band der Welt war. Es gibt diese Band noch, aber eben ohne ihn, denn er verstarb am 29. Juni 1979 in Arlington, Virginia, an einem Herzschlag. 1979 bis 2006, das gibt keine runde Zahl, also gehen wir noch ein paar Jahre zurück, in den April 1945, denn dieser Mann wurde am 13. April 1945 in Los Angeles geboren, in wenigen Tagen, in einer Woche also, wäre er 60 geworden. Der Mann hieß Lowell George, die Band Little Feat, und Lowell George ist der Songschreiber dieser Band gewesen, nicht nur, aber er hat die meisten Bands bis zu seinem Ableben für diese Band geschrieben, die meisten Titel, verzeihen Sie. Er war der Sänger der Band und er war natürlich der Slide-Gitarrist von Little Feat. Wir fangen nicht mit Little Feat an, sondern mit zwei Aufnahmen eines anderen Mannes, zu dem Lowell George vor Little Feat gekommen war, zu Frank Zappa nämlich. Für drei LPs aus den Jahren 69 und 70, für Hot Rats, für Burnt Weenie Sandwich und für Weasels Rip My Flesh, war Lowell George Mitglied der Mothers of Invention. Also, hier ist ein Song von Frank Zappa und den Mothers of Invention. Here Lies Love heißt dieser Song und Lowell George singt und spielt Gitarre. I can do. If these blues don't leave me, the Undertaker will get me too. Thank you. Hier Lies Love, eine Aufnahme aus dem Jahr 1969. Eine Live-Aufnahme übrigens, aufgenommen in der Columbia University in New York City. Mit Lowell George. 1968 hatte sich Lowell George Frank Zappa und den Mothers of Invention angeschlossen. Er war als Sänger angeheuert worden und spielte dann mehr und mehr Gitarre. Wie gesagt, drei LPs, Hot Rats, Burnt Uni Sandwich und Weasels Rip My Flesh, machte er mit. Er schrieb ein paar Songs für die Mothers of Invention. Und dieser Song hier, das war ein alter Rhythm and Blues Song, den die Band spielte, seitdem Lowell George in die Band gekommen war. Wir hören noch eine Nummer von Frank Zappa und den Mothers of Invention. Und dieser Song heißt Trouble Every Day. Lowell George und Frank Zappa und die Mothers of Invention. Frank Zappa und die Mothers of Invention mit Lowell George. Beide Songs, Eli's Love, der erste und der eben, den wir hier hörten, entnommen dieser Serie, die Zappa noch redierte, You Can't Do That On Stage Anymore. Lord George wurde rausgeschmissen bei den Mothers of Invention aus einem relativ merkwürdigen Grund. Er hatte ein paar Songs komponiert, Truckstop Man zum Beispiel, ein Song, den Little Feat dann aufnahm, und einen anderen, vielleicht den Little Feat Song, nämlich Rollin. Und Zappa gefiel dieser Song nicht, weil er zwar einerseits über einen Fernfahrer geht, also ein Fernfahrerlied war, ein Truckerlied war, und andererseits ging er über Drogen, und das missfiel Frank Zappa. Und Frank Zappa feuerte Lowell George 1979 dann die Gründung der Band Little Feat und 1971 die erste LP von Little Feat. Der Name, das ist wahrscheinlich bekannt. Die Füße von Lowell George waren relativ klein und der Schlagzeuger der Mothers of Invention, Jimmy Carl Black, sagte eben einmal, Lowell George habe kleine Füße, Little Feat. Little Feat normalerweise mit Doppel-E und die Band schreibt sich natürlich Feat, F-E-A-T, also ein Wortspiel auf das, was Lowell George in den Füßen hatte, Little Feat. Snakes on Everything, Little Feat von ihrem ersten gleichnamigen Album. Die Besetzung damals, Lowell George, ist klar, Bill Payne, Keyboards und Gesang Richie Hayward, Schlagzeug und Backgroundgesang, Roy Estrada, Bass und Backgroundgesang. Und hier und da war Ray Cooder als Gast mit dabei auf dieser ersten LP von Little Feat. Die anderen drei, Bill Payne, Richie Hayward und Roy Estrada, kamen von einer Band, die ist Fraternity of Man. Eine Band, die in dem Soundtrack von Easy Rider mit einem Song aufgetaucht war, nämlich mit dem Song Don't Bogart the Joint, My Friend. Und diese vier also, die waren die Urbesetzung von Little Feat. Das Cover zeigt sie vor einer Kulisse in Hollywood höchstwahrscheinlich. Ein Markt ist zu sehen und die vier stehen in langen Mänteln, in Hüten und in dicken Schals vor dieser Kulisse. In der Sonne natürlich. In Kalifornien ist nie schlechtes Wetter. Wir hören diesen Song, den Lloyd George schon für Zappa geschrieben hatte, aber nicht bei ihm aufnehmen konnte. Truck Stop Girl, also Little Feat. His taillights flickered as he pulled up to the truck stop. The same old crowd was hanging out again tonight. He said, fill up my tank while I go check my load. It feels like it's shifting up. A 10-city run in love with a truck stop girl. As he went inside, he was merrily greeted by the girl with whom he was in love. She held out a glass and said, have another. This is the last time we can meet. Stare from all those around him. He ran out to the lot and he climbed into his rig and drove off without tightening down. It was a terrible thing to see what remained of the rig that poor Danny was in. But he on a 10-city run, in love with a truck stop girl. But he was so young, and on a 10-city run, in love with a truck stop girl. I don't even know what I did wrong. Said if I didn't get out of town, I might not live too long. And I can still see your mother with her hair up and rolled. As she cast a telling glance at that young girl, red hot eyes. Sometimes I think I could lose. Man. Crack in Your Door, Little Feet. Wir sind immer noch bei der ersten gleichnamigen LP, die andeutete, wo es lang gehen sollte. Irgendwas aus Rhythm and Blues und Blues und Country, ab und an ein wenig Cajun und all das relativ vertrackt mit einem ungeheuren Groove. Ray Cooder, den erwähnte ich, der war dabei und spielte bei 3-4 Songs Gitarre. Und bei dem nächsten Song spielt Sneaky Pete Pedal Steel Gitarre. Sneaky Pete war der Pedal Steel Gitarrist der Flying Burrito Brothers. Und das ist eines der Songs, der Lieder, die Lowell George geschrieben hatte, die, ja, wie soll man sagen, die halt ein wenig langsamer sind, die sehr nachdenklich sind und die wunderschöne Melodien haben und so weiter. I've been the one, Little Feet. Someone I won't see. All my friends all say she had her chance. Let's go shoot some pool. You know a fool is just a fool. And I've tried everything that a whiskey cures, but the pain endures. And now I'm feeling that pain. I put my Ein Jahr und eine LP, eine Schallplatte weiter. Das Jahr 1972, denn im Jahr 1972 erschien die zweite LP von Little Feat, die ist Sailing Shoes. Zum ersten Mal war Neon Park für das Cover verantwortlich. Eine Torte, die schaukelt, vorne drauf, hinten rechts ein Prinz oder ein Ritter. Na, vielleicht eher ein Prinz und vorne links ein Tier. Und zwar, naja, nun, was ist es für ein Tier? Das ist nicht ganz genau zu erkennen und das Ganze spielt auf einer Wiese. Und die Besetzung von Sailing Shoes ist noch die gleiche wie bei dem ersten Album. Der Sound vielleicht insofern ein wenig verändert, dass die Slide-Gitarre von Lowell George noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Easy to Slip hieß der Song übrigens, den wir gerade hörten. Und der Song von Sailing Shoes ist natürlich der, den wir jetzt hören. Der Song galt damals als ein Meisterwerk und dieser Begriff ist zwar ein bisschen komisch, aber mehr oder weniger ist er das noch heute. Little Feat und Woolen. I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchapi to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari, ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. I've seen the bright lights of Memphis. Dixie Chicken. Der Titelsong der dritten Little Feats LP aus dem Jahr 1973, Dixie Chicken. Es hat eine Umbesetzung gegeben bei Little Feat. Roy Strada, der Bassmann, hatte die Band verlassen. Für ihn war Kenny Gradney gekommen. Dann gab es ein weiteres neues Mitglied, das war Sam Clayton, Perkussion, und einen zweiten Gitarristen, Paul Barrère, mit dem Akzent auf dem ersten E, wie er stets betonte. Paul Barrère, Gitarre und Gesang und dann später auch Songschreiber. Noch einen Song von dieser LP von Dixie Chicken, und zwar Fool Yourself. You're mine. Blue Atlanta, Little Feat von ihrer vierten LP aus dem Jahr 1974. Die LP hieß Feet Don't Fail Me Now. Es ist müßig, immer wieder, gerade im Fall von Little Feat, über die Cover zu reden, die, wie gesagt, von Nyan Park entworfen worden sind. Aber sie machten immer wieder Staunen. In diesem Fall ist es ein Auto, ein alter Cadillac aus den 40er Jahren, der einen Bergpass entlang fährt, links, rechts und hinten überall Berge, ein Blitz schlägt ein und im Auto sitzt Marilyn Monroe, angelehnt an George Washington. Das Auto trägt das Kennzeichen Hoi Hoi. Es gab dann später eine Doppel-LP, eine Art Best-of von Little Feat mit demselben Titel Hoi Hoi. Feats Don't Fail Me Now, das vierte Album, die vierte LP, von der Kritik immer noch hoch gelobt. Die Band, gleichzeitig wollte die LPs keiner kaufen, die Band wollte niemand sehen. Und vielleicht kam es da schon zu ersten Krisen. Wie auch immer, wir hören noch einen Song von dieser LP von Feats Don't Fail Me Now und der heißt Skin It Back. You're a dream. Skinnerback, geschrieben von Paul Bearer, Axongraph über dem ersten E. Es ist klar, dass es nicht nur Songs gibt, die Lowell George geschrieben hat oder gesungen hat, denn die Band bestand ja immerhin aus 6 Mitgliedern. Und obwohl er derjenige war, der die meisten Songs geschrieben hat, waren die anderen nicht schlechter. Das Kuriose an dieser LP, Feats Don't Fail Me Now, war, was die westdeutsche Pressung anging, die Ungleichheit zwischen den Titeln, die auf der LP, auf der Rückseite des Covers angegeben waren, und die Titel, die dann tatsächlich auf der LP drauf waren, beziehungsweise die auf die LP gedruckt waren. Da gibt es einen Song, Long Distance Love, der war überhaupt nicht dabei und die Reihenfolge stimmt nicht ganz und so weiter und so fort. Wir sind im Jahr 1975 und wir sind bei einer LP, die hieß The Last Record Album und daraus Romance Dance. Mexico.